Thema: Kino und Theater. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Wenn man sich unterhalten möchte, das Programmangebot im Fernsehen aber einseitig und langweilig findet, entscheidet man sich für einen Kino- oder Theaterbesuch. Eine Unterhaltungsmöglichkeit, die es schon lange vor dem Fernsehen gab. Das Kino ist dabei eher für breitere Massen gedacht und besonders bei Jugendlichen beliebt, während das Theater einer erlesenen Gruppe von Kunstliebhabern niveauvolle Unterhaltung bietet. Doch beide haben eine unnachahmliche Atmosphäre, mit der Theaterübertragungen im Fernsehen oder Kinofilme auf DVD nicht gleichkommen. Die Welt der Schauspieler zieht viele Fans magisch an. Viele Kinoklassiker sorgen für volle Kinos. Filme haben dank der großen Leinwand, der speziellen Visual- und Soundeffekte eine immer größere Anziehungskraft. Zuschauer fühlen sich direkt in die Handlung hineinversetzt. Und es gibt diese besondere Vorfreude, dass man vor dem Kino auf den Start des Films wartet. Diese Spannung ist übrigens beim Theater noch größer. Popcorn, Coke und 3D-Brillen gehören einfach zum Kinoerlebnis dazu. Das sieht man auf Bild 1 ganz klar. Die Eintrittspreise hauen auch keinen um und im Kino laufen immer die besten Filmpremiere. Kinofilme sind Kunst und Unterhaltung in einem. Für Filmemacher ein Megageschäft und für die amerikanische Filmakademie Kunst. Die besten Werke werden jedes Jahr für den Oscar nominiert. Die Oscar-Preisverleihung ist ein pompöses Event, eine Gala, in der Filmproduktionen in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet werden. Meine Lieblingsschauspielerin ist die Oscar-Preisträgerin Meryl Streep, die ich schon in Komödien, Politthrillern, Dramen und Musical-Verfilmungen habe spielen sehen. Auch die ungarische Filmkunst hat mittlerweile einen internationalen Ruf. Man denke nur an Sauls Sohn, dem besten nicht englischsprachigen Film von 2016. Ins Theater gehen Jugendliche verständlicherweise seltener. Wir haben in der Schule ein Theaterabo, aber man kann die Karte auch vor der Vorstellung an der Abendkasse kaufen. Meine Mutter ist ein ausgesprochener Theaterfan. Sie kennt ungefähr alle Schauspieler im Land und weiß, was, wann und wo wieder aufgeführt wird. Ich mag vor allem Prosawerke wie Dramen und Komödien, aber sie konnte mich ab und zu auch zu einer Oper überreden. Ihr Lieblingstheaterstück, Tschechows Drei Schwestern, wird zwar nicht mehr gespielt, ist aber auf DVD erhältlich. Das muss man gesehen haben. Sie mag auch moderne Bearbeitungen klassischer Dramen, bei denen man nach der Aufführung etwas zum Nachdenken hat. Mit seinen über 100 Theatern ist Budapest Ungarns Theatermetropole, aber auch Provinzstädte haben gute Theaterensembles und nennenswerte Produktionen. Im Theater sollte man elegant angezogen erscheinen, auch das macht den Abend zu etwas Besonderem. Zuschauer sitzen im Parkett oder in der Loge und warten, bis sich der Vorhang hebt und das Spektakel beginnt. Der Zuschauerraum auf Bild 2 ist noch leer, aber die Kulissen sind schon auf der Bühne aufgebaut. Nach jedem Aufzug gibt es eine Pause, da wird die Bühne umgebaut. Nach dem Stück applaudiert das Publikum, um sein Gefallen auszudrücken. So ungefähr sieht bei uns ein Theaterabend aus.